Episode 4: Die 5 wichtigsten Lebensmittel für einen Veganer. Der Vegan Köl Podcast. Mein Name ist Niklas von www.veganköl.de, wo ich euch zeige, wie ihr euren Traumkörper und optimale Gesundheit mit einer 100% veganen Ernährung bekommt. Also bleibt dran! Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge vom Vegan Curl Podcast. Bevor ich jetzt anfange, wollte ich euch einmal fragen, wie findet ihr eigentlich die Intro-Musik und die Outro-Musik? Das würde mich richtig interessieren und wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, dann schreibt mir das einfach unten in den Kommentaren. Außerdem, habe ich ja schon in einem anderen Podcast gesagt, habe ich einen Newsletter. Den findet ihr unter www.vegancurl.de. Könnt ihr einfach abonnieren und dann bekommt ihr jede Woche bekommt ihr einen Muskelaufbau und ein Fettabbaurezept. Auf veganer Basis natürlich. Gut, aber jetzt zum Thema. Also in der heutigen Folge möchte ich euch wirklich die 5 wichtigsten und besten Lebensmittel für Veganer vorstellen. Egal, ob ihr jetzt Fett abbauen wollt oder Muskeln aufbauen wollt, das sind wirklich die wichtigsten Lebensmittel. Auf dem Platz 5 ist der Spinat. Der Spinat, auch sehr berühmt als Eisenlieferant, was eigentlich ein Mythos ist, auf den ich gleich eingehen werde, hat extrem viele Antioxidantien und Vitamine wie Vitamin C und Mineralien wie Magnesium, Calcium und Mangan. Außerdem ist es eine perfekte Proteinquelle für den Veganer mit sage und schreibe 2,5 Gramm Protein auf 100 Gramm. Das klingt jetzt erstmal wenig, aber von den Kalorien her besteht der Spinat über 50% aus Protein. Außerdem, was aber ein negativer Punkt für den Spinat ist, ist, dass er ein schlechter Eisenlieferant ist. Er hat zwar 3 Mikrogramm Eisen auf 100 Gramm, jedoch beinhaltet er die sogenannte Oxalsäure. Diese Oxalsäure verhindert, dass pflanzliche Eisen in körpereigenes Eisen umgewandelt wird. Darüber habe ich auch ein Video gemacht unter www.eisenmangel-vegan.de. Nur mal so nebenbei. Und diese Oxalsäure hindert, dass pflanzliche Eisen in körpereigenes Eisen umgewandelt werden, so stark, dass nun sage und schreibe 0,06 Mikrogramm Eisen von den 3 Gramm Eisen vom Spinat aufgenommen werden können. Also nur 2% von dem eigentlichen Eisen im Spinat kann aufgenommen werden. Das ist jetzt ein negativer Punkt. Aber sonst hat es sehr viele positive Punkte. Deswegen auf jeden Fall darauf achten, mindestens so 2 bis 3 Mal die Woche schon auch Spinat in seine Ernährung einzuführen. Auf dem Platz 4 steht allgemein das Pseudogetreide, also Quinoa und Amaranth und Hirse. Das Pseudogetreide ist sehr gut für einen Veganer, weil es einmal sehr viel Protein hat. Also es hat um die 10 bis 15 Gramm Protein auf 100 Gramm. Und außerdem, was auch sehr lustig zu wissen ist, haben früher die Inkas immer vor dem Krieg ihren Kriegern immer Amaranth und Quinoa gegeben. Also das war schon auch früher sehr berühmt. Außerdem hat Pseudogetreide wie Quinoa, Amaranth und Hirse ein sehr hochwertiges Protein. Nämlich es ist ja auch sehr oft in der Debatte, dass die Nicht-Veganer immer sagen, ja, das pflanzliche Protein kann so schlecht aufgenommen werden und hat nicht so eine hohe biologische Wertigkeit, aber das stimmt gar nicht. Nämlich Quinoa und Amaranth haben eine so hohe biologische Wertigkeit wie Manga-Quark, so um die 80 bis 90. Außerdem von Amaranth ein sehr positiver Punkt ist, dass es sehr viel Eisen hat. 100 Gramm Amaranth haben allein 9 Mikrogramm Eisen. Der Tagesbedarf eines Mannes an Eisen liegt bei 10 Mikrogramm. Also wenn man etwa 100 Gramm Amaranth nur zum Frühstück isst, hat man alleine dadurch schon fast den Tagesbedarf an Eisen gedeckt. Deswegen ist auch der Mythos, dass man zu 100% auf einer veganen Ernährung einen Eisenmangel hat, ist auch falsch. Pflanzliches Eisen kann zwar schlechter aufgenommen werden vom Körper, aber wenn man zum Beispiel alleine zum Frühstück 200 Gramm Amaranth isst, da hätte man schon die doppelte Menge an Eisen und da kann man auch keinen Eisenmangel mehr haben, egal ob man vegan ist oder nicht. Die dritte Lebensmittelgruppe sind Linsen und Bohnen. Linsen und Bohnen sind vor allem für Kraftsportler extrem wichtig, weil sie einen sehr hohen Proteingehalt haben. Linsen haben um die 25% Protein, wohingegen zum Beispiel Pute nur 20% Protein hat. Außerdem sind Linsen und Bohnen auch sehr billig. 500 Gramm Linsen kosten nicht mehr als 2 bis 3 Euro vielleicht. Außerdem haben Linsen und Bohnen sehr viele Ballaststoffe, die sehr gut für die Verdauung sind und das Immunsystem stärken. Linsen sind besonders gut für das Zunehmen und für den Muskelaufbau geeignet, weil die sehr energiedicht sind. 100 Gramm Linsen haben um die 350 bis 400 Kalorien. Bohnen sind dagegen mehr für das Abnehmen geeignet. Nämlich 100 Gramm Bohnen haben um die 100 bis 200 Kalorien. Also denk dran, immer fleißig Linsen und Bohnen zu essen. Und noch von mir ein kleiner Tipp dazu. Ich würde die Linsen und Bohnen immer vorher einweichen. Denn Linsen und Bohnen haben ein gewisses Protein, was schädlich ist für den menschlichen Körper, was giftig ist sozusagen. Und erst durch das Einweichen sozusagen weggeht. Deswegen würde ich das so 12 bis 24 Stunden Linsen und Bohnen vorher einweichen. Und dann brauchen die auch nicht lange. Da müsste die wirklich, also die Linsen müsste dann nur 2 Minuten nur mal kurz aufkochen. Und die Bohnen brauchen eben so oder so ein bisschen länger. Die musst du dann 1 Stunde kochen. Gut, dann jetzt zu dem zweitbesten Lebensmittel für die Veganer. Das ist die Süßkartoffel. Die Süßkartoffel ist eine riesige Vitamin-C-Bombe. Eine Süßkartoffel deckt allein schon den halben Vitamin-C-Bedarf eines Mannes. Süßkartoffeln sind auch eine perfekte Energiequelle. Mit 100 Kalorien auf 100 Gramm stellen sie einen super Ersatz zu der normalen Kartoffel dar. Außerdem ist es auch ein Hauptnahrungsmittel der Ureinwohner in Okinawa, Japan, wo die meisten 100-Jährigen der Welt leben. Und sie selbst sagen, dass die Süßkartoffel das Geheimnis ihrer Ernährung sind, warum die so alt werden. Also immer dran denken, jeden Tag eine Süßkartoffel essen und ihr werdet über 100. Nein, Spaß. Aber wirklich, die Süßkartoffel wurde auch zum gesündesten Lebensmittel der Welt ernannt. Also immer fleißig Süßkartoffeln essen. Jetzt das Top-Lebensmittel, was wirklich jeder Veganer jeden Tag essen sollte, ist die Banane. Die Banane, auch die berühmteste Energiequelle der Welt, würde ich fast sagen, hat sehr viel Kalium, Magnesium und allgemein auch sehr viel Energie. 100 Gramm Bananen haben um die 100 Kalorien und sind deswegen eine perfekte Energiequelle nach dem Training. Die kurzkettigen Kohlenhydrate der Banane stehen sofort dem Körper zur Verfügung und beschleunigen somit die Regeneration. Deswegen sind Bananen vor allem für Sportler gut geeignet. Es hat einen Grund, warum Usain Bolt persönlich gesagt hat, dass er 20 Bananen am Tag isst. Gut, das war's jetzt von mir. Ich hoffe, das hat euch gefallen und ich hoffe, dass ihr auch die 5 Lebensmittel jetzt in eure Ernährung einbaut. Ihr werdet auf jeden Fall Resultate sehen, wenn ihr die vorher noch nicht eingebaut habt. Und vergesst nicht, mein Newsletter zu abonnieren. Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche Anmerkungen oder auch Verbesserungsvorschläge, hinterlasst mir einfach eine Nachricht oder einen Kommentar unter dem Podcast. Oder ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben auf meiner Internetseite unter www.veganköl.de. Dort habe ich ein Kontaktformular erstellt. Da könnt ihr einfach eure E-Mail-Adresse und alles eingeben und mir eine Nachricht senden, die ich dann auch persönlich beantworten werde. Gut, falls ihr auch noch irgendwelche Ideen für neue Videos habt, schreibt mir die auch bitte in die Videobeschreibung. Ich werde jetzt täglich immer einen Podcast machen. Deswegen wäre ich euch auch sehr dankbar, wenn ihr ein paar Anmerkungen einfach unter dem Podcast hinschreiben könnt. Gut, das war's von mir. Euer Niklas. Peace. Falls euch der Podcast gefallen hat, vergesst nicht, mir eine Bewertung auf iTunes zu geben. Helft mir dabei, die vegane und gesunde Nachricht für alle zugänglich zu machen. Für weitere Informationen und Fragen geht auf meine Webseite www.veganköl.de. Haltet euch fit!